Weil er nie geil ist gerade. So. Das ist die Technik. Hat der einen Game-Regler? Ein Mikro? Das USB-Interface. Das ist doch auch eine PA, oder? Eine sehr kleine.